zur Schule gebracht. Nun sitzt sie allein am Küchentisch, hat das Radio angemacht. Da hört sie diesen alten Song, er schien wie vom Wind verweht. Da hört sie, wie irgendjemand sagt, dass er heute Abend in der Stadt mal wieder auf der Bühne steht. Und die Tränen rinnen ihr runter, 10 Jahre sind schon her. Dieser verrückte Augenblick war so kurz und wiegt doch so schwer. Als sich ihre Augen trafen, war's, als ob der Blitz einschlägt. Es hat in ihr diese Glut entfacht, in dieser heißen Sommernacht, die sie immer noch im Herzen trägt. Er sagte, ich komm wieder, irgendwann komm ich zurück. Du kannst den Wind nicht halten, ich such dort draußen immer noch mein Glück. Er sagte, ich komm wieder, doch Liebe war für ihn nur ein Wort. Er blieb einen Tag und eine Nacht, dann nahm ihn der Wind wieder mit sich fort. Das war den beiden egal. Sie tanzten verliebt durch diese Nacht, immer wieder und noch einmal. Langsam kam der neue Morgen, sie fühlte sich wunderbar. Er hielt sie fest in seinem Arm, auf einmal da fängt sie zu frieren an, weil es wieder so wie damals war. Er sagte, ich komm wieder, irgendwann komm ich zurück. Du kannst den Wind nicht halten, ich such dort draußen immer noch mein Glück. Er sagte, ich komm wieder, doch Liebe war für sich fort. Neu bei Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.